schweige, was dein Vater spricht. Gehen alle, nur den Koffer nicht. Wohlan, so musst du dich bequemen, auch niemals einen Mann zu nehmen. Ich schwöre, dass es nicht geschieht. Dass ich den Koffer lassen kann. Nun, Koffer, bleib nur immer liegen. Herr Vater hört, ich trinke keinen mehr. So sollst du endlich einen kriegen.